dass du mal gehört hast, dass irgendwo da draußen jemand ist, der zu dir passt. Jemand, der so wie du ein bisschen schräg ist. Gerade kann doch jeder, wer will das schon. Ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, das ist egal. Du willst was Besonderes, das ist deine Wahl. Du willst, du kannst, du denkst, du musst was erleben, was erleben. Gelegenheit verrinnt, die Gelegenheit verrinnt, die Gelegenheit verrinnt, die Gelegenheit verrinnt. Du glaubst, du bist ganz allein. Du glaubst, du bist ganz allein. Du glaubst, du bist ganz allein. Du glaubst, du bist ganz allein. Du glaubst, bist ganz allein. Du glaubst, du bist ganz allein. Du glaubst, du bist ganz allein. Du glaubst, nein, so muss es nicht sein. Denk doch mal daran, dass du mal gehört hast, dass irgendwo da draußen jemand ist, der zu dir passt. Jemand, der so wie du ein bisschen schräg ist. Gerade kann doch jeder, wer will das schon. Ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, das ist egal. Du willst was Besonderes, das ist deine Wahl. Du willst, du kannst, du denkst, du musst was erleben, was erleben. Du glaubst, nein, so muss es nicht sein.